Hände, Schüttler und Karl, zweiter Teil. Am nächsten Tag kamen früh am Morgen zwei Siedler und beschwerten sich bei Karl und seinem Vater, Indianer hätten ihnen in der Nacht zwei Pferde geschossen. Sie schimpften und meckerten, so genau konnte Karl das noch nicht unterscheiden. Ihm war klar, dass sein kaiserlicher Auftrag vorsah, dass er zwischen den Völkern vermitteln musste. Das konnte ja nicht so schwer sein, solange er die Hilfe von Händeschüttler hatte. Sein Vater und er versprachen, sich um das Problem zu kümmern, und die Siedler gingen murrend nach Hause. Nach dem Frühstück ritt Karl über den Fluss und wollte zum Lager der Nemene reiten, als Mowi, Paaka und Pui ihm entgegenkamen, oder wie Karl nun übersetzen konnte, Händeschüttler auf Pfeil, begleitet von Augen, sein Freund auf seiner Stute mit dem Kojoten. Karl grüßte ihn, indem er winkte, ohne die Hand zu bewegen, und Händeschüttler winkte genauso zurück und sagte: »Grüß Gott, Tosa Taibo!« »Was bedeutet Tosa Taibo?« fragte Karl. »Weißer Mann«, antwortete Händeschüttler, und das gefiel Karl. Noch nie hatte jemand Mann zu ihm gesagt. Karl erzählte Mowi von den Siedlern und von den gestohlenen Pferden. Sein Freund grinste ihn wieder nur breit an. »Ich kann mir denken, wer sie hat«, lachte er. »Die Jungs aus dem Lager, junge Männer, die noch keine richtigen Männer sind. Sie machen sich einen Spaß daraus, Pferde zu stehlen, auf die niemand aufpasst. Dann fühlen sie sich wie Krieger. Ist aber nicht böse gemeint.« Karl überlegte noch, wie er den Siedlern erklären konnte, dass die Pferde nur so zum Spaß gestohlen wurden, als Mowi sagte: »Wir stehlen sie einfach zurück. Ich glaube, ich weiß, wo wir sie finden. Komm mit.« Er wendete seinen Mustang und Karl folgte ihm. Während sie langsam nebeneinander herritten, erklärte ihm sein Freund, wie die Indianer es meinten, wenn sie untereinander Pferde stahlen. Es galt mehr als ein Streich und wurde nicht als Verbrechen angesehen, denn selbst schuld, wenn die nicht auf ihre Pferde achten. Pferde sind doch der wichtigste Besitz, sagte Mowi gerade, als sie von einem Felsen herunter angefaucht wurden. Beide starrten auf die große Katze, die oben auf dem Felsen saß und sie wütend anschaute. Sie war hellbraun wie ein Löwe und hatte auch eine weiße Schnauze. Sie war größer und schwerer als die beiden Jungen zusammen. »Wie bei der Klapperschlange«, flüsterte Mowi. »Wenn du dieses Fauchen hörst, dann gehst du schnell weg.« Damit trieb er sein Pferd an und preschte davon, gefolgt von Karl. Ein gutes Stück weiter weg wurden sie wieder langsamer. »Was war das?«, keuchte Karl. »Ihr sagt Berglöwe. In Texas heißt er Cougar. Wir nennen ihn den großen Puma«, sagte Händeschüttler. »Er ist sehr gefährlich. Er greift manchmal auch Pferde und Reiter an. Wenn der Puma nachts zu den Pferden kommt, ist das kein Streich. Schon deshalb sollten die Siedler besser auf ihre Pferde achten.« Dann grinste er wieder. »Vom großen Puma können wir die Pferde nicht mehr zurückstehlen.« Mowi hielt sein Pferd an und sagte ernst: »Deswegen sind wir Nemene immer mindestens zu zweit hier draußen, damit einer Hilfe holen kann, wenn etwas passiert. Bist du allein hier draußen, wenn niemand weiß, wo du bist, dann bist du wirklich ganz allein. Das ist sehr gefährlich. Ich komme immer mit meinem Vater und Onkel zum Fluss, wo wir uns treffen. Sie reiten dann zu zweit zurück.« Karl hörte aufmerksam zu und wurde sich bewusst, dass es ganz schön gefährlich sein konnte in der neuen Welt. Ihm fiel zum ersten Mal seit langem wieder sein Romanheld Gulliver ein. Aber er vergaß ihn sofort wieder, denn er lebte jetzt sein eigenes Abenteuer und war sein eigener Held. Er spielte nicht nur Cowboy und Indianer, er war Cowboy und Indianer. Dabei wurde ihm etwas mulmig zumute. »Bist du sicher, wir sollten die Pferde stehlen? Was ist mit den Jungs, die sie geklaut haben? Sie werden sie uns sicher nicht einfach geben, oder?« Mowi grinste zurück. »Die schlafen jetzt. Sie stehlen die Pferde, dann feiern sie die ganze Nacht, dass sie die Pferde gestohlen haben. Jetzt schlafen sie. Karl lachte. Die sind wohl immer noch betrunken. Moby schüttelte den Kopf und sagte ernst. Die Comanchen trinken niemals Feuerwasser. Wir verabscheuen Alkohol, denn die Ältesten sagen, Alkohol brennen die Weißen nur, um uns zu vergiften. Comanchen trinken nicht. Karl sah ihn fragend an. Ihr trinkt keinen Wein und keinen Schnaps, auch kein Bier? Moby schüttelte weiter mit dem Kopf. Die Spanier geben den Mescalero-Apachen in Mexiko Feuerwasser und die trinken so viel, dass sie nur noch zu Fuß gehen können. Alle ihre Pferde sind gestohlen und wenn sie versuchen zu reiten, dann fallen sie direkt wieder runter. Alkohol ist sehr gefährlich für uns. Karl nickte. Ich darf auch keinen Alkohol trinken. Mein Vater sagt auch, es sei gefährlich, aber bei uns ist es anscheinend nur für Kinder gefährlich. Karl verstand es selbst nicht so genau, aber so viel trinken, dass er nicht mehr reiten konnte, das wollte er sowieso nicht ausprobieren. Und du bist dir sicher mit dem Pferdestehlen? Wenn die keinen Alkohol getrunken haben, dann können sie doch auch aufwachen, oder? Moi sagte, mach dir keine Sorgen, sie rechnen nicht damit, dass jemand ihnen die Pferde stiehlt. Außerdem werden wir uns anschleichen. Ich habe das Anschleichen vom besten Lehrer gelernt. Karl grinste auch wieder. Wer ist der beste Lehrer? Fragte er. Mein Vater, sagte Moby stolz. Warum nennen Sie ihn wohl Blauer Vogel? Karl zuckte mit den Schultern. Denk doch mal nach, flüsterte Moby. Einen blauen Vogel kann man am blauen Himmel nicht sehen. Alles ist nur blau. So gut ist mein Vater darin, nicht gesehen zu werden. Ich zeig dir, wie man sich anschleicht. Moby hielt sein Pferd an und ließ sich lautlos auf den Boden gleiten. Karl machte es ihm nach, aber merkte, dass er dabei mehr Geräusche machte als sein Freund. Moby hockte sich auf den Boden und zeichnete eine Karte in den Sand. Hier oben, im Nordwesten, wo der schwarze Geier ist? Karl unterbrach ihn. Der Vogel auf der preußischen Flagge ist ein Adler. Sieht aber mehr wie ein Geier aus, grinste Moby. Aber gut, hier oben bei dem Adler ist Friedrichsburg und der dünne Strich darunter ist der Bach. Der dicke Strich ist der Fluss. Da, wo das Kreuz ist, wohnst du mit deinen Eltern und deiner Schwester. Und dort, wo ich den Kreis gemacht habe, gehst du über den Fluss und wir treffen uns. Du erzählst mir am Fluss von den Pferden und ich will dich nach Süden führen, hier, vorbei an den Hügeln, wo Schwester Ursula ihre Hütte hat. Da, wo ich das Viereck mache. Aber bevor wir an den Hügeln vorbei sind, begegnen wir dem großen Puma, hier bei dem dicken Punkt. Und wir müssen einen Umweg machen. Jetzt sind wir ungefähr hier, wo der Pfeil ist. Der Wind weht genau, wie der Pfeil zeigt. Wir lassen die Pferde hier und schleichen uns an dem Pfeil entlang nach Süden, mit dem Wind vorbei am Lager der Nemene. Das sollen die Dreiecke sein. Dann schleichen wir nach Westen, an das andere Ende des Lagers, zu dem dunklen Dreieck. Dort schlafen die Diebe und dort finden wir auch die Pferde. Karl nickte und Moi sah ihn lange an. Weißt du auch, warum wir hier unten den Umweg machen und nicht direkt in einer geraden Linie zum Lager laufen? Karl nickte. Weil wir dann gegen den Wind schleichen und gegen den Wind können sie uns nicht riechen. Moi grinste. Genau richtig. Du passt gut auf, wenn ich dir von unserem Jagdausflug mit den Kiowa erzähle. Wir müssen uns immer gegen den Wind oder seitlich zum Wind anschleichen, sonst kann man uns riechen. Aber eigentlich gehen wir heute so an das Lager, weil uns sonst alle im Lager sehen und wir könnten uns nicht anschleichen, wenn alle uns begrüßen, lachte er. Was machen wir mit den Pferden, wollte Karl wissen. Moby antwortete, die lassen wir hier, aber wir binden sie nicht an, damit sie weglaufen können, wenn der Puma noch einmal kommt. Jetzt leise. Dann legte Moby den Finger an die Lippen und von diesem Moment an verständigten sie sich nur noch in Zeichensprache. Sie schlichen nach Süden, dann nach Westen. Wie Moby gesagt hatte, wurden sie nicht gesehen, bis sie schon am südlichsten Ende des Lagers angekommen war. Moby zeigte auf das letzte Tipi ganz links. Dann legte er seine Hände neben seinem Ohr zusammen und schloss die Augen. Karl hatte verstanden, in dem Zelt schliefen also die jungen Männer, die zum Spaß die Pferde der Siedler geklaut hatten. Sie schlichen um das Tipi herum zu einem runden Wigwam, das aus Ästen zusammengebunden war. Durch die Zwischenräume der Äste konnte Karl in dem Wigwam schauen und sah die beiden Pferde der Siedler. Mui hatte schon leise das Tor, das ebenfalls aus Stöcken zusammengebunden war, geöffnet und war hineingeschlüpft. Als Karl auch am Tor war, drückte ihm Händeschüttler den Strick des ersten Pferdes in die Hand und folgte ihm dann selbst mit dem zweiten Pferd. Die Pferde schnauften nur etwas, aber sonst waren sie leise wie der Wind, als sie mit den Pferden zurück in den Wald verschwanden. Sie holten ihre Mustangs im Wald und ritten dann mit den Pferden zurück nach Friedrichsburg zu den Siedlern. Karl war erleichtert, dass es so gut geklappt hatte und das Problem gelöst war. »Sie werden es nie erfahren, dass wir das waren, oder?« fragte er, und Mowi lachte laut. »Doch, doch! Ich erzähle es überall im Lager, wenn ich zurück bin. Die jungen Männer achten nicht auf ihre Pferde. Dann kommen zwei kleine Jungs, zwei Freunde, schleichen sich leise wie die Pumas an und stehlen die Pferde einfach zurück. Sie nehmen mich jetzt auch ernst. Ab heute bin ich nicht nur im Zelt der Ältesten, sondern auch im Zelt der jungen Männer willkommen. Das ist gut, Karl Ebi Pui vom Stamm der Preußleute. Das ist gut.« Sie brachten die beiden Pferde zurück zu den Siedlern und Karl wusste auch schon, wie er den Deutschen die Sache mit dem Pferdestehlen erklären würde. »Ihr wisst doch sicher, was Maibaumstehlen ist.« Die Siedler nickten. »Wenn die jungen Burschen im Dorf nicht aufpassen, dann stehlen die Burschen aus dem Nachbardorf ihren Maibaum. Deshalb passen die jungen Männer gut auf ihren Maibaum im Dorf auf.« Die Siedler hörten auf zu nicken. »Soll das jetzt bedeuten, dass unsere Pferde sind wie Maibäume?« Mowi mischte sich ein und sagte, »die sind doch viel mehr wert als irgendein Baum. Für uns Comanchen sind die Pferde der allerwichtigste Besitz. Sie gehören zum Clan dazu.« Die Siedler schauten noch immer verständnislos. »Soll das heißen, hier ist jede Nacht Mainacht und wir müssen wie die jungen Burschen unsere Maibaumpferde bewachen?« Karl schüttelte den Kopf. »Nein, auf eure Pferde müsst ihr aus einem anderen Grund besser aufpassen«, sagte Karl. »Habt ihr schon mal einen Berglöwen gesehen?« Die Siedler schüttelten erschreckt ihre Köpfe. »Ich schon, gerade heute, als ich auf dem Weg war, um eure Pferde zurückzuholen. Der Berglöwe ist eine große Raubkatze, so groß und schwer wie ein Mann. Die Menschen hier nennen dieses Tier den großen Puma, und wenn der eure Pferde holen kommt, können selbst wir sie nicht zurückholen. Versteht ihr jetzt?« Endlich nickten die Siedler wieder und versprachen, sofort mit dem Bau von Ställen für ihre Pferde zu beginnen. Die beiden Jungs ritten zurück über den Winfriedbach und freuten sich schon auf die Maispfannkuchen, die Karls Mutter sicher als Belohnung für ihre gelungene Völkerverständigung backen würde, als sie sahen, dass Karls Vater mit einem Mann neben dem Fasstisch unter den Eichen saß. Karls Mutter gab dem Mann gerade etwas zu trinken. Als sie näher kamen, sahen sie, dass der Mann ganz schwarz war. Seine Haut, seine Haare, nur die Kleider, die er trug, waren weiß, oder besser gesagt, schmutzig grau. Mowi flüsterte, »Tu Taibu«, und Karl flüsterte zurück, »Ich bin Tosa Taibu, weißer Mann. Was bedeutet Tu Taibu?« Mowi nickte zu dem Mann und flüsterte, »Tu bedeutet schwarz, Tu Taibu, schwarzer Mann.« Sie stiegen von ihren Pferden und gingen zu Karls Eltern und dem schwarzen Mann. Von nahem betrachtet fand Karl, dass die Haut des Mannes gar nicht schwarz war, mehr ganz dunkelbraun wie Ebenholz. Karl lächelte ihn an und der Mann lächelte freundlich zurück. Karl hatte noch nie so strahlend weiße Zähne gesehen. »Das ist Lukas«, sagte sein Vater. »Er ist ein entflohener Sklave. Wir müssen ihn verstecken, aber nicht hier, denn hier werden die Texaner zuerst suchen.« Mowi fragte, was ein Sklave sei. Karls Mutter erklärte ihm, dass ein Sklave ein Mensch aus Afrika sei, der wie ein Haustier anderen Menschen gehörte und alles tun musste, was sie sagten. Mowi schaute sie verständnislos an. Ich verstehe, was ein Sklave ist, aber ihr seid doch selbst Weiße. Also warum helft ihr ihm? Karls Vater sagte entschieden, wir in Preußen haben den Sklavenhandel schon vor langer Zeit verboten. Wir glauben nicht daran, dass ein Mensch einem anderen Menschen gehören kann. Mowgli nickte. Das glaube ich auch nicht. Ich kann ihn mitnehmen zu meinen Leuten. Wir müssen uns selbst alle vor den Texanern verstecken. Nun wollte Karl von Mowgli wissen, warum sie sich versteckten. Mowgli sagte ernst, die Texaner sagen, nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer. Sie haben eine Gruppe von Kriegern, die gefürchteten Texas Ranger. Sie dürfen alle Indianer in Texas töten, auch Frauen und Kinder. Mowgli schüttelte traurig den Kopf. Die weißen Texaner behandeln die schwarzen Menschen wie Viehzeug zum Arbeiten und die roten Menschen wie Wildtiere zum Jagen. Ich bin froh, dass ihr Preußenleute nicht so seid. Später am Abend, als Mowgli und Lukas aufgebrochen waren und Karl mit seiner Familie vor dem kleinen Zelt saß, sagte er zu seinem Vater, »Ich bin auch froh, dass wir Preußenleute nicht so sind. Ein Mensch ist doch ein Mensch, egal welche Farbe er hat.« Sein Vater legte ihm sanft seine Hand auf die Schulter und sagte, »Ich bin sehr froh, dass du so denkst und darüber so froh bist. Es ist nämlich recht, dass alle Menschen gleich sind. Aber man darf sich nicht darauf verlassen, dass es einfach immer so ist. Die Engländer und Franzosen haben das früher auch geglaubt, bis man ihnen eingeredet hat, wie viel mehr Geld sie verdienen können, wenn sie einfach Menschen aus Afrika stehlen und für sich arbeiten lassen, ohne sie zu bezahlen. Oder wie viel weniger Geld sie ausgeben müssen, wenn sie den Indianern das Land einfach wegnehmen, statt es ihnen abzukaufen. Wir müssen immer gut aufpassen, dass nicht irgendwann eine Krämerseele unserem Kaiser einredet, Preußen könnte viel reicher und mächtiger sein, wenn wir zum Beispiel Chinesen versklaven, weil ihre Haut angeblich gelb sei. Also passe immer gut auf, was wirklich Recht und Ordnung ist. Karl nickte. Versprochen, ich werde immer gut aufpassen, sagte er, und dann fügte er noch hinzu, ich habe schon verstanden, dass es nicht Unrecht sein kann, wenn die jungen Nemene-Männer einige Pferde stehlen von den Texanern, die tausende Menschen in Afrika gestohlen haben. Wenn Menschen stehlen kein Unrecht ist, dann kann Pferde stehlen auch kein Unrecht sein. Sein Vater legte ihm den Arm um die Schulter und drückte ihn fest. Dann flüsterte er, siehst du, Recht und Unrecht sind gar nicht so kompliziert, wie immer behauptet wird. Am nächsten Tag besuchten Karl und sein Vater das Lager der Nemene. Sie wurden noch herzlicher empfangen als bei ihrem ersten Besuch. Die Tatsache, dass diese weißen Menschen einem schwarzen Menschen geholfen hatten und nicht dessen weißen Besitzern, hatte auch die letzten Zweifler unter den Leuten hier überzeugt. Die Preußenleute waren anders und ein friedliches Zusammenleben mit ihnen könnte möglich sein. Sie erfuhren, dass einer der Ältesten früher für die Engländer als Spurenleser und Führer gearbeitet hatte und deshalb Englisch sprach. Er konnte sich mit Lukas, der eigentlich Luke hieß, unterhalten. Er hatte herausgefunden, dass Luke der Sohn des Königs der Ashanti-Leute in Ghana war. Sein Vater, der König, befehligte ein riesiges Heer, mit dem die Engländer einfach nicht fertig wurden. Die Ashanti waren nämlich, wie die Nemene, sehr stolze und gute Krieger, die sich nicht davon einschüchtern ließen, dass die Engländer Gewehre und Kanonen hatten. Luke war entführt worden. Er war mit anderen Menschen aus Afrika als Sklave nach Texas verkauft worden, wo er für seinen neuen Herrn arbeiten musste. Er war sehr dankbar, dass die Nemene ihn versteckten. Er verstand sich sehr gut mit ihnen und wollte bei ihnen bleiben. Sie hatten ihm auch schon einen neuen Namen gegeben. Tosa Pui, weiße Augen, denn bei Nacht und im Dunkeln war nur das Weiße in seinen Augen zu sehen. Wie ein blauer Vogel am blauen Himmel war er ein schwarzer Vogel in der Nacht. Und bei den Nemene wurde er dafür mehr und nicht weniger respektiert. Ein paar Tage später spannten Mowgli und Karl ihre beiden Pferde, quasi Nabu und Paaka, Schlange und Pfeil, vor den Planwagen und fuhren mit Schwester Ursel, Karls Mutter und seiner kleinen Schwester ins Lager der Comanchen. Dort sahen sie nach Luke, Schwester Ursel gab Deutschunterricht und Mowis und Karls Mütter tauschten ihr Wissen aus. Sie redeten über ihre Männer, ihre Kinder, sie redeten über Beeren, die gut für Babys seien, und als sie endlich über das Rezept für Maispfannkuchen sprachen, nickte Mowi zufrieden und zog Karl mit sich. Während die beiden Jungs durch das Lager schlenderten, kam ihnen eine Gruppe älterer Jungen entgegen, fast schon junge Männer. Noch bevor Karl überlegen konnte, ob es vielleicht die Pferdediebe waren, grüßten sie ihn freundlich, nickten ihm zu und sagten: »Grüß Gott, Ebipui, grüß Gott!« Und einer von ihnen hob beide Hände, ohne zu winken, und sagte: »Kasara, Ibu!« Als sie an ihnen vorbeigegangen waren, schaute Karl seinen Freund mit großen Augen an. »Waren das die?« Mowi lachte laut und nickte: »Ja, das sind die! Die Pferde klauen nur zum Spaß! Zuerst sind sie beleidigt, aber die Ältesten sagen ihnen, sie sollen uns beide beobachten und von uns Jüngeren lernen. Seitdem respektieren sie uns mehr als ihresgleichen. Für sie sind wir Krieger, denn die Ältesten sagen, die jungen Männer rauben Pferde zum Spaß und ohne Verstand. Sie machen Probleme für unser Volk damit. Aber wir beide rauben Pferde für den guten Zweck und mit List. Wir lösen Probleme für unsere Völker und machen damit Frieden.« Mowi blieb stehen und rief laut: »Wir sind mehr Krieger als die!« Mowi lachte noch einmal und machte ein paar Freudensprünge. Karl hielt ihn fest, und als Mowi zu hüpfen aufgehört hatte, fragte er: »Was bedeutet Kasaraibo?« Mowi grinste sein besonders breites Grinsen und sagte: »Kasaraibo heißt Engel.« In den folgenden Wochen verbrachten Mowi und Karl jeden Tag miteinander. Karl übernachtete sogar mehrmals in Mowis Tipi. Die Nemene nannten ihn nun alle nur noch Ebipui, blaue Augen. Karl war mächtig stolz auf seinen Namen, denn normalerweise bekamen nur die ganz alten Hasen im Wilden Westen von den Indianern aus Respekt einen eigenen Namen in ihrer Sprache. Karl war gerade erst Cowboy geworden, und nun war er schon Ebipui, ein respektierter Krieger vom Stamm der Preußen, den Freunden der wilden und gefährlichen Comanchen. Nachdem die Zimmerleute schließlich ihr Haus unter den großen Eichen am Fluss fertiggestellt hatten, übernachtete Händeschüttler auch hin und wieder bei Karl. Sie wurden die dicksten Freunde, und auch ihre Eltern verstanden sich prächtig und besuchten sich in ihrem Haus oder Tipi. Auch die Nemene und die Siedler freundeten sich mehr und mehr an. Immer mehr Indianer kamen nach Friedrichsburg, um mit den Preußenleuten Felle gegen Stoffe oder Kräuter gegen Zucker zu tauschen. Karls Mutter und Schwester Ursel organisierten für die Frauen der Siedler Ausflüge ins Lager der Indianer. Es gab zwar keinerlei Handel mit den Nemene, aber es wurde doch viel getauscht. Wissen gegen Wissen, aber auch kleine Spiegel aus Brüssel gegen große Kämme aus Büffel, Lappen aus Louisiana gegen weiche Felle aus Büffel, Töpfe aus dem Taunus gegen Tragetaschen aus Büffel, Äxte aus Aachen gegen Messer aus Büffel in Messerscheiden aus Büffel, auf denen kunstvolle Verzierungen aus Büffel waren. Nach einiger Zeit gingen sie sogar zusammen zur Schule. Jeden Morgen kam Mowi auf Paaka angeritten und ließ sie dann unter den Eichen am Fluss mit Quasi Nabu und Egon auf der Weide. Er und Karl gingen dann das Stück nach Friedrichsburg zu Fuß. Inmitten der großen Baustelle, die der neue Ort immer noch war, stand das erste Haus aus Stein. Eigentlich war es kein Haus, denn Schwester Ursel hatte mit sanftem Schimpfen den Adelsverein dazu gebracht, dass das erste Gebäude aus Stein eine Kirche sein müsse. Nur mit dem Namen hatte sie sich nicht durchsetzen können, und so hieß die Kirche Vereinskirche und nicht St. Ursula. Es gab noch kein Dach und die Kirche bestand bisher nur aus einem Fußboden mit einer achteckigen Mauer drumherum. Anstelle eines Dachs war vorläufig nur eine Plane über die Mauer gespannt worden. In diesem fast runden Klassenraum lernten sie mit anderen Kindern der Siedler und einigen jungen und älteren Nemene. Schwester Ursel und Karls Mutter unterrichteten abwechselnd. Sonntags, wenn keine Schule war, wurde die Vereinskirche dann auch wirklich zur Kirche. Nachdem der Gottesdienst beendet war, wurde die Kirche zum Rathaus und der Adelsverein beriet sich dort mit den Siedlern. Auch berichtete Karl hier immer noch jeden Abend, was er Neues über die Ureinwohner gelernt hatte. Er war schließlich außer Abenteurer, Cowboy, listiger Krieger Ebi Pui und dem Schüler Karl auch immer noch der Sonderbotschafter seiner Majestät. Und so berichtet er von den Worten, die er täglich lernte. Ebi bedeutete blau, Tosa bedeutete weiß und Tu schwarz. Taibu war das Wort für Mann, wie in Tosa Taibu, weißer Mann. Er erklärte den Adeligen, wie wichtig die Büffel waren und dass die Nemene Angst hatten, die Jäger und die Zäune der Weißen würden diese Büffel ausrotten. Er erzählte von den gemeinsamen Jagdausflügen der Comanchen und Kiowas. Er warnte sie vor dem großen Puma und von den jungen Männern der Indianer, die durch Pferdestehlen beweisen wollten, wie geschickt sie waren. Er berichtete aber natürlich auch, wie er und Händeschüttler zusammen nicht nur die Pferde zurückgeholt hatten, sondern auch den jungen Männern der Nemene ein gutes Beispiel gegeben hatten, wie man mit Sinn und Verstand sein Geschick zum Lösen von Problemen einsetzte, anstatt neue Probleme zu schaffen. Die Adligen waren begeistert, wie viel mehr und wie viele andere Dinge sie von der Freundschaft zwischen Karl und Mori lernen konnten. Sie stimmten sogar zu, in der Schule nun auch die Sprache der Nemene zu unterrichten und den Schülern mehr über die neue Welt und ihre Tiere beizubringen. An einem Abend nach seinem Bericht sagte der weißhaarige Adelige, dass der Vorsitzende des Adelsvereins extra aus Mainz nach Friedrichsburg kommen wollte, um Karl und Mori kennenzulernen. Am nächsten Tag auf dem Weg zur Schule erzählte Karl seinem Freund Mori von dem wichtigen Adligen, den der Kaiser vom Stamm der Preußen geschickt hatte, um sie beide kennenzulernen, und beide hüpften und sprangen fröhlich über den Winfriedbach zur Schule. Sie lernten den ganzen Vormittag. Bei Schwester Ursel lernten sie Deutsch und Nemene, oder wie sie aus Spaß sagten, Comanchisch. Bei Karls Mutter lernten sie Lesen, Schreiben und Rechnen, und bei Händeschüttlers Vater, Blauer Vogel, lernten sie alles über Klapperschlangen und Skorpione, Pumas und Büffel, Kojoten und Ponys. Als sie an diesem Tag nach der Schule nach Hause gingen, hörten sie plötzlich ein Grummeln. Es hörte sich an wie ein Gewitter, das noch ganz weit weg ist, aber dann wurde es schnell lauter und aus dem Grummeln wurde ein Grollen, dann ein Getöse. Der Himmel über den Hügeln auf der anderen Seite des Eichenflusses verdunkelte sich. Eine Wolke aus rotbraunem Staub erhob sich langsam über den Eichen, von wo Karls Mutter mit seiner kleinen Schwester auf dem Arm angelaufen kam und sich dabei immer besorgt nach hinten umschaute. Hinter sich hörten sie im gleichen Moment Hufschlag. Mowis Vater Ebi Huzu kam in vollem Galopp angeritten. Er hatte sich nach der Schule noch mit Schwester Ursel unterhalten. Jetzt winkte er mit beiden Armen und bewegte sogar die Hände dabei. Der sonst immer sehr ernste und stolze Mann strahlte über das ganze Gesicht und rief etwas, das Karl zuerst nicht verstand. Erst als Mori es auch grinsend rief, verstand Karl das Wort. Tassiwu, Tassiwu, das Wort der Comanchen für Bison oder Büffel. Blauer Vogel sagte Karls Mutter, dass sie sich nicht sorgen müsse, weil die Büffel immer weiter im Westen über den Eichenfluss gehen und nie nach Friedrichsburg kommen würden. Mowi zog Karl mit zum Fluss. Komm schnell, wir können sie auf der anderen Seite vorbeiziehen sehen, rief er, und Karl konnte ihn bei dem Dröhnen der Büffel kaum verstehen. Die beiden rannten vorbei an dem schönen neuen Holzhaus, in dem Karl nun wohnte, und hinunter zum Fluss. Am anderen Ufer donnerten die Büffel nach Westen. Sie rannten so schnell wie Pferde im Galopp und die Hufe der schweren Tiere ließen die Erde erzittern, sogar auf der anderen Seite des Flusses, wo die beiden standen und staunten. Karl konnte nicht sehen, wie viele es waren, denn die meisten Tiere liefen in der riesigen Staubwolke, die sie aufwirbelten, aber es mussten Tausende sein. Sie blökten und ächzten, stöhnten und schnaubten und zusammen mit dem Gestampfe ihrer Hufe wurde daraus ein Krach, der so laut war, dass sie schreien mussten, um sich zu verstehen. Die Büffel liefen und liefen und es hörte gar nicht mehr auf. Manche von ihnen waren größer als Egon, ihr großes Pferd aus Hannover, und sicher viel schwerer. Die meisten waren immer noch größer als ihre kleinen Mustangpferde, und einige dazwischen waren nur so groß wie kleine Kälbchen. Nach einer halben Stunde wurden es langsam immer weniger Büffel, und irgendwann war der Strom aus Wisons vorbeigezogen, der Krach wurde leiser, und die Staubwolke legte sich langsam. Obwohl es nun wieder so still war, dass man die Vögel in den Eichen zwitschern hören konnte, sagten Karl und Händeschüttler nichts. Sie starrten nur still auf die andere Seite des Flusses. Sie wussten beide, was das Auftauchen der großen Herden bedeutete. Die Nemene würden der großen Herde nun bis zum Ende des Sommers hinterherziehen. Mit dem ganzen Stamm. Sie würden weit nach Norden ziehen und mit den Kiowas in einem Gebiet jagen, das sie Oglalahoma oder Oklahoma nannten. Dort gab es noch keine Siedler. Sie würden nur so viele Büffel jagen, wie sie für ihren Stamm brauchten, aber es würde sicher bis in den Herbst dauern, bevor sie wieder hierher zurückkommen würden, um im südlichsten Teil ihres Landes, das die Weißen nun Texas nannten, zu überwintern. Karl hatte schon mehrfach versucht, seine Eltern zu überreden, ihn doch für ein paar Wochen mit ihnen ziehen zu lassen. Seine Eltern waren nie zu überzeugen gewesen. Er war zwar ein Abenteurer, Cowboy, listiger Krieger und geschickter Botschafter seiner Majestät, aber er war auch immer noch das Kind seiner Eltern, und die wollten ihn nicht auf die Jagd nach den riesigen Büffelherden gehen lassen. Noch nicht, hatte sein Vater mit einem Augenzwinkern gesagt. Aber jetzt, als sie zum ersten Mal selbst sehen konnten, was für ein Spektakel diese Büffel waren, würde aus dem gemeinsamen Jagdausflug in diesem Jahr sicher nichts werden. Auf der anderen Seite des Flusses konnten sie nun sehen, wie viele Tiere es gewesen sein mussten. Eine breite Schneise erstreckte sich über das ganze Land auf der anderen Seite des Flusses. Die Spur der Büffel war so breit wie der Rhein bei Köln oder die Elbe bei Hamburg. Die Erde war von den tausenden Hufen aufgerissen und sah aus wie ein frisch gepflügtes Feld. Alles war niedergetrampelt und die dickeren Bäume, die noch standen, hatten vom Boden bis in Mannshöhe keinen einzigen Zweig mehr. Wenn Karls Eltern sehen würden, was die Büffel angerichtet hatten, würden sie ihn sicher nicht mit zum Jagen gehen lassen. Mui und Karl wussten, dass die Ankunft der Bisons für sie Abschied nehmen bedeutete. Mui und Karl hatten in den vergangenen Wochen schon darüber gesprochen, und Blauer Vogel hatte ihnen versucht zu erklären, wie die Nemene ihr Leben und ihre Zeit einteilten. Er hatte ihnen erklärt, es sei, als habe man einen Eimer. Der Eimer stellte den Tag dar und jeden Morgen musste man den Eimer füllen. Blauer Vogel hatte einen Eimer genommen und dann zwei große Steine hineingelegt. Der eine Stein, hatte er gesagt, ist meine Frau, der andere Stein ist mein Sohn Mowi. Sie sind das Allerwichtigste in meinem Tag. Dann hatte er einige Hände voll großer Kiesel genommen und sie neben die Steine in den Eimer geworfen, bis der Eimer fast voll war. Neben meinen Liebsten habe ich jetzt noch Platz für die wichtigen Dinge. Sie sind nicht so groß und wichtig wie meine Frau und mein Sohn. Deshalb sind es nur große Kiesel. Jeder dieser Kiesel stellt etwas Wichtiges in meinem Tag dar. Jagen, fischen, zum großen Geist beten, mit den Ältesten sprechen, mich mit einem Freund treffen, mein Pferd versorgen. Blauer Vogel hatte dann Sand genommen und zwischen die Steine und die Kiesel rieseln lassen. Es ist immer noch Platz in meinem Tag für die vielen, vielen Kleinigkeiten, die auch zu meinem Tag gehören. Tief einatmen, Zähne putzen, einen Schluck Wasser trinken, einen Maiskuchen essen, meinen Nachbarn grüßen, einem Vogel im Flug nachschauen, mein Pferd streicheln. Dann hatte er Karl und Mowi angesehen, beiden eine Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, manchmal müssen wir einen der großen Steine aus unserem Tag herausnehmen. Und dann haben wir Platz, den Tag mit kleineren Kieseln und weniger wichtigen Dingen zu füllen. Oder wir lassen den Platz frei, bis er wieder gebraucht wird. Wir können jeden Tag entscheiden, womit wir unseren Tag füllen. Wichtig ist nur, dass ihr euch merkt, dass ihr die großen und wichtigen Steine, eure Liebsten, immer zuerst in den Eimer legen müsst. Wenn ihr euren Eimer zuerst mit Kleinigkeiten füllt, dann ist vor lauter Sand und Kieseln kein Platz mehr für die großen Steine. Die großen Steine müssen immer zuerst kommen, und dann ist noch genug Platz für Kiesel und Sand. Karl wusste, er würde nun den großen Stein, der Mowi in seinem Eimer darstellte, herausnehmen müssen. Aber Karl war sich auch sicher, er würde in seinem Tag sofort wieder Platz für Mowi haben, sobald dieser zurückkehren würde. Am nächsten Morgen ritten Karl und sein Vater auf Quasi-Nabu und Egon zum Lager der Nemene. Aber da war schon kein Lager mehr. Wo gestern noch eine kleine Stadt aus 100 Zelten gewesen war, standen heute 400 oder 500 Comanchen, Krieger, Älteste, Männer, Frauen und Kinder. Alles, was sie hatten, war verpackt, verschnürt und auf die Pferde verladen worden. Karls Vater, der einmal bei der preußischen Kavallerie gedient hatte, war schwer beeindruckt. Schneller wäre auch kein preußisches Regiment marschbereit gewesen. Sie verabschiedeten sich und versprachen ihre Rückkehr im Herbst mit einem Powwow, einem großen Volksfest beider Völker, zu feiern. Als der ganze Stamm langsam an ihnen vorbei nach Norden ritt, wurde Karl sehr traurig. Einige Nemene sagten, »Für dich Gott, Ebipui«, andere sagten, »Grüß Gott, Kasara Ibo«, aber alle hoben die Hand, führten sie zu ihrer Brust und streckten dann den Arm aus. Mit dieser Bewegung wollten sie sagen, »Mein Herz ist mit dir, auch wenn ich nicht da bin.« Mit Tränen in den Augen grüßten Karl und sein Vater jeden einzelnen Nemene und einen Ashanti aus Ghana mit der gleichen Bewegung, denn auch sie hatten nach der langen Zeit mit diesen freundlichen und intelligenten Menschen das Gefühl, dass ihr Herz bei ihnen sei, selbst wenn sie nicht da wären. 2 Tage später saß Karl immer noch traurig in der Schule. Ohne Mowi war es einfach nicht einmal halb so schön in der neuen Welt. Seit seinem ersten Tag hier in Friedrichsburg hatten sie sich jeden Tag gesehen und Karl fühlte sich ziemlich einsam, obwohl er ja seine Familie und 120 Siedler um sich hatte. Als er mittags aus der Schule kam, preschten etwa ein Dutzend Reiter nach Friedrichsburg herein. Es waren düstere Gesellen mit Bärten und staubiger Kleidung. Das war ungewöhnlich hier, denn auch in der neuen Welt versuchten die Preußen, die ihnen nachgesagte Ordnung und Reinlichkeit zu halten. Diese unrasierten und staubigen Kerle sahen für die Siedler wie Räuber und Strauchdiebe aus, zumal alle mit mindestens einem Gewehr und einer Pistole bewaffnet waren. Sie alle trugen auf der Brust das gleiche Zeichen, einen kleinen Stern in einem Kreis. Manche Sterne waren aus weißem Stoff, andere aus Blech. Karl wusste schon, wer diese Männer waren, auch wenn er ihnen nie zuvor begegnet war. Das mussten die gefürchteten Texas Ranger sein. Karl drückte sich noch ein wenig in der Nähe der Vereinskirche herum und hörte, was die Männer wollten. Sie sagten den Siedlern, dass ihr Krieg gegen Mexiko vorbei sei und die Ranger nun wieder Zeit hätten, sich um die entlaufenen Sklaven und die gefährlichen Comanchen zu kümmern. Sie wollten von den deutschen Siedlern wissen, ob sie Negersklaven oder Rothäute gesehen hatten. Karl musste so breit grinsen, wie Maui es immer tat, als er hörte, wie die Siedler den Rangern antworteten. Im allerbesten Fall bekamen sie keine Antwort und die Leute drehten sich einfach auf der Stelle herum und rannten davon. Die meisten Siedler aber sahen überhaupt kein Unrecht darin, diese unfreundlichen und schmutzigen Männer zu belügen. Es waren schließlich die Männer, von denen alle hier wussten, dass sie Menschen jagten und dann je nach Hautfarbe ihrer Beute entschieden, was sie mit ihnen machten. Schwester Ursel sagte ohne zu erröten, die Nömönö seien schon vor der Ankunft der Siedler nach Norden gezogen. Auch der Pastor belog sie und behauptete, seit ihrer Ankunft keine Indianer mehr gesehen zu haben. Selbst die Offiziere und die preußischen Soldaten gaben ihnen nur Ausflüchte, aber keine Auskunft. Als die Ranger schließlich neben einem Dachstuhl hielten, an dem gerade die Zimmerleute arbeiteten, kletterten diese alle auf einen der Dachbalken und logen so sehr, dass Karl das Gefühl hatte, er könnte sehen, wie sich die Balken unter ihnen bogen. Sie behaupteten, sie hätten gehört, die Indianer hätten zu viel Feuerwasser getrunken und wären einfach nach Süden in die Wüste geritten. Ein anderer sagte, die jungen Indianer hätten sogar eine ganze Wagenladung Feuerwasser gestohlen, um damit bis auf die andere Seite der Wüste nach Mexiko zu entkommen, um dort ein Powwow zu feiern. Ein dritter behauptete, er hätte in den Hügeln ein Skelett von einem toten Indianer gefunden, der sogar noch immer eine Flasche Feuerwasser umklammert gehalten hätte. Karl hätte beinahe laut gelacht, als er das hörte, denn trinkfesten und tauschfreudigen Preußen war es nicht lange verborgen geblieben, dass Alkohol das einzige war, woran die Comanchen kein Interesse hatten. Sie verabscheuten das Feuerwasser als Gift des weißen Mannes. Einige Männer und fast alle Frauen unter den Siedlern hatten ihnen damals zugestimmt. Lügen war alles, was die Ranger bekamen, und ärgerlich verließen sie Friedrichsburg nach Süden, genau in die entgegengesetzte Richtung von der, in die zwei Tage zuvor die Nemene gezogen waren. Als Karl nach Hause kam und von den Rangern erzählte, sagte seine Mutter, wie gut es doch sei, dass Maui und seine Leute rechtzeitig nach Norden gezogen waren, bevor diese Menschenjäger auftauchen konnten. »Wir können eben nie wissen, wofür etwas gut sein kann«, sagte sie. Karl dachte darüber nach. »Wenn Maui und sein Vater Ebihuzu an diesem Tag in der Schule gewesen wären, hätte es wirklich gefährlich für sie werden können. Es stimmte, man konnte nie wissen, wofür etwas gut ist.« Die Ranger kamen in den folgenden Wochen häufiger erfolglos durch den Ort, während dieser langsam zu einer kleinen Stadt heranwuchs. Neue Siedler waren frisch aus Preußen eingetroffen und die Bevölkerung war von 120 auf fast 400 angewachsen. Unter den Neuankömmlingen war auch der wichtige Adlige, der junge Vorsitzende des Mainzer Adelvereins. Karl stellte er sich als Ottfried vor, aber die Erwachsenen nannten ihn Baron oder Freiherr. Er sagte Karl, er solle ihn einfach Ottfried nennen. Und dann wollte er ganz genau wissen, was Karl seit seiner Ankunft hier erlebt hatte. Ottfried war schon einmal kurz in Texas gewesen, hatte er Karl gesagt, und er hatte auch die Stelle ausgesucht, an der Friedrichsburg gerade entstand. Nun wollte er mehr von dem Land sehen, und weil zu seinem großen Bedauern die Comanchen zu dieser Zeit nicht da waren, sollte Karl sein Führer sein, wenn er die Gegend erkundete. Karl fühlte sich geehrt und wie ein alter Hase im wilden Westen. In den folgenden Tagen war er der Abenteurer und Cowboy Karl, der alte Hase, den die Comanchen respektvoll Ebi Pui und Kasara Ibo nannten, den blauäugigen Engel. Er trug Lederleggings mit langen Fransen, wie sie die Jäger der Nemene trugen. Er hatte von Ottfried den Hut eines preußischen Offiziers bekommen und er ritt einen Mustang ohne Sattel. Wenn er nun noch einen Bart hätte, würde er von einem alten Hasen nicht zu unterscheiden sein. Er führte Ottfried und einen Trupp von preußischen Leibgardisten über den Fluss und in die Hügel des Puma. Sie besuchten die alte Hütte, in der Ottfried vor 2 Jahren Schwester Ursel kennengelernt hatte, und dann ritten sie über die Ebene nach Westen, in das Tal, in dem früher seine Freunde die Nemene gelagert hatten. Jeden Tag ritten sie ein bisschen weiter und entdeckten mehr, und Ottfried schwärmte immer mehr von der neuen Welt, ihren Bewohnern und welche Möglichkeiten es dort gäbe. Karl war überrascht. Dieser Ottfried-Adlige war anders. Die wenigen anderen edlen Herren, die mit den Siedlern schon im Mai eingetroffen waren, gaben sich zwar auch erleichtert, dass die Wilden, wie sie die Nemene immer noch nannten, freundlich waren, aber weil es unter den Indianern keine Adligen gab, sahen sie keinen Anlass, mit diesen gewöhnlichen Menschen zu sprechen. Sie sahen auch keinen Anlass, bei der Errichtung von Friedrichsburg zu helfen, denn als Adlige arbeiteten sie natürlich nicht körperlich. Sie erwarteten stattdessen, dass die einfachen Leute ihre Häuser zuerst bauten, damit sie standesgemäß wohnen konnten, während die gewöhnlichen Menschen weiter in Zelten hausen mussten. Nicht jeder hatte schließlich das Glück, einen kaiserlichen Sonderbotschafter wie Karl in der Familie zu haben und ganz oben auf der Liste der Zimmerer zu stehen. Dieser junge Adlige aber, Ottfried Baron Freiherr von Mäusebach, war ganz anders. Er fuhr nicht in einer Kutsche, sondern ritt auf einem Pferd, und nachdem er sich am ersten Tag von Karl hatte erklären lassen, weswegen dieser ohne Sattel ritt, tauchte auch er am zweiten Tag ohne Sattel zu ihrem Ausflug auf. Auch war der Baron sehr interessiert an allem, was Karl über die Nemene wusste, und er schien es wie Karl selbst kaum abwarten zu können, dass die Antilopenleute endlich wieder von der langen Büffeljagd zurückkamen. Er wollte unbedingt selbst Händeschüttler, blauer Vogel und auch weiße Augen kennenlernen, und er sprach ihre indianischen Namen Mowi Ebi Huzu und Tosa Pui auch schon sehr gut aus, fand Karl. Nach einigen Tagen musste Ottfried sich wieder um ganz andere Dinge kümmern und konnte nicht mehr den ganzen Tag mit Karl durch die Wildnis ziehen. Aber jeden Morgen vor der Schule holte er Ottfried ab und sie ritten eine Stunde auf der anderen Seite des Eichenflusses durch die breite Spur der Büffel, die sich schon langsam wieder verwischte, weil Regen und frisches Gras die umgepflügte Erde glätteten. Sie redeten über die Nemene und Karl gab dem Baron Sprachunterricht in Comanchisch. Jeden Morgen eine Stunde. Ende des zweiten Teils.